Im neuen Sarg brachte man die Leiche nun zur Zentrale der Republican League, wo sie in einem mit violetten Vorhängen verhängten Raum aufgebahrt und von einer Ehrengarde in weißen Handschuhen bewacht wurde. Rings um den Sarg brannten Kerzen, Blumengebinde häuften sich dahinter. Am nächsten Vormittag standen tausende Trauernde auf der Straße an, um den Sarg zu sehen. Beim Eintreten scherten manche aus der Schlange aus und fielen betend auf die Knie. Eine ältere Italienerin warf sich vor dem Sarg auf den Bauch, schlug den Kopf auf den Boden und schrie: »Man muss ihn rächen!« Eine Gruppe Katholiken sang die Totenlitanei, während zwei Beamte der Verkehrspolizei reglos wie Statuen an Kopf und Fußende der Bahre standen. Adelina kam früh, floh jedoch beim Anblick des Sarges inmitten der schon weit abgebrannten Kerzen gleich wieder und schluchzte aus voller Seele. Vom Dach aus hielten bewaffnete Detectives Ausschau nach Leuten von der Black Hand, denn Inspektor McCafferty, der Chef des Detective Bureau, fürchtete einen Bombenanschlag. Weitere bewaffnete Beamte hielten Wache vor Petrosinos Wohnung. Unter den tausenden Menschen, die dem gefallenen Detective die letzte Ehre erwiesen, war auch ein alter Afroamerikaner. Es war William Faraday, der 20 Jahre zuvor von weißen Schlägern an den Piers von Manhattan verprügelt und von Petrosino beschützt worden war. »Joe hat mir vor vielen Jahren das Leben gerettet«, erzählte er einem Wache stehenden Lieutenant. »Das habe ich ihm nie vergessen.« Gerührt trat Faraday auf den Sarg zu und ging neben einer mit gesenktem Kopf betenden Italienerin auf die Knie. Als er den Raum verließ, hatte er Tränen in den Augen. Einige Stunden später kam ein chinesischer Amerikaner und berichtete den Trauernden, Petrosino habe einige Jahre zuvor einen Überfall auf seinen Laden vereitelt. »Ohne Joe wäre ich tot«, sagte er. »Joe, guter Mann.« Es gab noch weitere, zum Beispiel die inzwischen erwachsenen Kinder von Maya Wiesbart, der einige Jahre zuvor in der Mulberry Street ermordet, zerstückelt und in eine Truhe gepackt worden war. Petrosino hatte wochenlang seine Freizeit geopfert, um die Mörder des jüdischen Straßenhändlers dingfest zu machen. Petrosino, erklärte der American Israelite bei ihrer Verhaftung, ist gelungen, was die 40 besten Detectives New Yorks nicht geschafft haben. Nun erwies die Familie ihm die letzte Ehre. Ein Künstler aus Neapel wurde beauftragt, eine Marmorbüste von Petrosino zu schaffen, die auf einen Sockel gestellt werden sollte. Enrico Caruso spendete einen Bronzekranz für das Denkmal. George M. Cohen, der Broadway-Impresario und ehemalige Yankee-Doodle-Boy, organisierte ein Benefizkonzert für die Familie des Detectives, bei dem zahlreiche Vaudeville-Stars auftreten sollten. Bälle, Kuchenverkäufe und Wohlfahrtsauktionen wurden abgehalten. Am Ende übergab man Adelina $10.000. Postkarten mit Petrosinos Bild wurden gedruckt, auf denen stand: Er warnte Präsident McKinley, jetzt ist er ein Märtyrer. Die Zeitungen überboten sich gegenseitig mit Lobeshymnen. Es ist schlimm, wenn ein Mann so aus dem Leben scheidet wie dieser mutige, tapfere, heroische Italiener, klagte die Catholic Times, ohne viel mehr zu hinterlassen als seinen guten Namen. Gott möge seiner Seele süßen Frieden schenken.